9. Oktober 1989, noch ein Monat bis zum Mauerfall. Die DDR ist ins Trudeln geraten. Zahlreichen Bürgern ist bereits über Prag und Budapest die Ausreise in den Westen gelungen. Trotzdem versucht der wankende Staat am 7. Oktober zu seiner 40-Jahr-Feier eine heile sozialistische Welt zu inszenieren. Aber das reicht nicht mal mehr als Fassade. Der Widerstand wächst. Am 9. Oktober gehen allein in Leipzig wieder rund 70.000 Menschen auf die Straße. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Jetzt oder nie! Demokratie! Jetzt oder nie! Einer, der damals Flugblätter gedruckt hat, um zum Protest aufzurufen, ist jetzt am Telefon der Bayern 2 Radiowelt. Oliver Kloss, damals Mitbegründer der Arbeitsgruppe Menschenrechte, heute Politikwissenschaftler und Vorstand im Archiv Initiative Frieden und Menschenrechte. Guten Morgen, Herr Kloss. Guten Morgen. Wie viele Flugblätter haben Sie damals gedruckt? Genau weiß das keiner, aber es müssen so zwischen 25.000 oder 30.000 gewesen sein. Also es wurde so lange gedruckt, bis der Papiervorrat ausgegangen war. Wie wurden denn diese Flugblätter unter die Leute gebracht, Herr Kloss? Also maßgeblich gedruckt hat Frank Richter damals. Ich kam dann früh an, holte mir meinen Stapel ab, wie so viele. Jeder hatte sein Areal in der Innenstadt. Zusammen mit Steffen Kühert war ich eingeteilt für die Gegend um die Nikolaikirche herum. Und wir wurden entgegen unseren Befürchtungen nicht von der Polizei behelligt während des Verteilens unserer Appelle zur Gewaltlosigkeit. Wie hätte das behelligt werden denn aussehen können? Festnahme? Ja, also mindestens hatte ich erwartet, also ich hatte meinen Ausweis dabei. Also es war zu DDR-Zeiten nichts Besonderes, dass man als Jugendlicher immer mal gefragt wurde, ob man seinen Ausweis vorweisen könne. Passiert einem ja heute herzlich selten, aber damals war das nichts Ungewöhnliches und dass man jetzt irgendwo mitgenommen wird, erstmal zur Befragung oder sowas, das hätte ich, damit war schon zu rechnen. Haben denn die Stasi-Leute, hat die Polizei nicht versucht, die Flugblattdruckerei auszuheben, um das Übel aus Sicht des Staates direkt an der Wurzel zu packen? Eigentlich durfte gar nichts ohne staatliche Genehmigung gedruckt werden. Aber die Kirchgemeinden hatten sozusagen das Recht, intern was zu veröffentlichen. Auf allem, was sozusagen als Samistat herauskam, stand dann drauf, nur für den innerkirchlichen Gebrauch oder für den innerkirchlichen Dienst oder sowas. Und meistens kam dann noch eine Drucknummer dazu. Der Witz ist, dass auch dieses Flugblatt, dieser Appell zur Gewaltlosigkeit dieser drei Leipziger Gruppen, eine innerkirchliche Drucknummer hatte. Das war aber so üblich, dass es zwar schon absurd war, wenn man es in der Innenstadt verteilte, aber das war so eine Art, so eine Art symbolische Auszeichnung des jeweiligen illegal gedruckten. Was wollten Sie denn, Herr Kloss, damals 27 Jahre alt, was wollten Sie und die kirchlich geprägten Gruppen eigentlich erreichen? Ging es da am 9. Oktober 89 schon um deutsche Einheit? Es hätte niemand so gesagt und es wäre auch unklug gewesen, es so zu sagen. Also wir hatten unter uns die Sprachregelung, dass man sagt, wenn es gelänge, eine demokratische DDR zu haben, welche Rechtfertigung besäße dann noch die Grenze? In den Flugblättern stand ja auch, Herr Kloss, schon, wir sind ein Volk. Welche Bedeutung hatte das dann? Also im Kontext des Flugblattes hatte es den Sinn, sozusagen die Gewaltbereitschaft der Sicherheitskräfte zu mindern. Das war die vordringliche Intention im Text. Und darüber gab es auch eine intensive Diskussion, weil einige meinten, man dürfe sich auch nicht gemein machen mit den Sicherheitskräften. Denn die heute sogenannte friedliche Revolution war ja bis zum 8. Oktober gar nicht friedlich. Also es war ja sehr gewalttätig in den Tagen zuvor. Es wurden Menschen in Pferdeställe gesperrt, zusammengeknüppelt. Also die ganze Woche vorher war es sehr gewalttätig. Wie groß war denn aus der Sicht damals die Wahrscheinlichkeit, dass der Staat an diesem 9. Oktober 1989 gewaltsam eingreift, die Proteste gewaltsam niederschlägt? Nie konnte man irgendwas mit Gewissheit im Voraus wissen. wie sich der Staat nun genau an dem Montag verhalten wird. Wir wussten allerdings, dass es Uneinigkeit gab in der SED-Bezirksleitung. Und wir hofften natürlich darauf, dass unser Aufruf zur Gewaltfreiheit von dort her eine Antwort erhielte, die ja dann auch kam mit dem, was wir heute als Aufruf der Leipziger 6 kennen. Es war ein bisschen spät, wir hatten es schon am Morgen erwartet, aber gut, es war ja noch da, dass der Text auch verlesen werden konnte während der Friedensgebete, die ja an dem Tag in mehreren Leipziger Kirchen stattfanden. Was bleibt jetzt, Herr Kloss, 25 Jahre danach von Wir sind ein Volk? Tja, was bleibt? Wir haben es geschafft, die nächste Generation. Also wenn ich meine Tochter sehe, für sie ist das völlig egal, ob man jetzt im Osten oder im Westen lebt. Das mag vielleicht für einige in unserer Generation noch einen Unterschied machen, aber... Also ja. Für die Jungen ist die Einheit vollzogen? Ja, da ist das eigentlich ein erledigtes Thema. Also was wir heute an Problemen haben, haben wir als gesamtdeutsche Probleme. Und das ist immerhin eine schöne Angelegenheit. Das lohnt sich auch zu feiern. Erinnerungen an den 9. Oktober 1989. Oliver Kloss war das, einer der Aktivisten bei den Leipziger Montagsdemonstrationen. Herr Kloss, herzlichen Dank für das Gespräch. Ganz meinerseits. Danke.